So, jetzt will ich den nächsten Kulturbeitrag ansagen. Wir haben eine Rap-Gruppe hier. Rap gegen Nazis. Herzlich willkommen! Hitlers Fuß abschicken, doch im Leben selbst nicht checken. Wenn ich die Nation weg mit diesem stylischen Anti-Rest-Track, Mann, dann achte drauf, auf euch geb ich nur ein. Ihr bringt nur Neid und Beef, denn ihr seid alles broke. Komm und stellt euch mitten in die Wut und sagt es: Freiheit tut unendlich gut und lasst uns an den Texten feilen. Nicht länger in den Studios verweilen. Wir ziehen gegen euch in den Krieg, nicht ähnlich mit der Basie, sondern mit feinster Rap-Musik. Wir legen's einverständlich auf den Beat, damit nur Noob wie du den Inhalt auch verstehst. Deine Dummheit eingestehst und dein Leben um 180 Grad drehst. Yo, ihr Deppen. Mann, ich labe echt nicht gern bei euch, könnte ich es ewig tun. Wie kann man denn nur stolz sein auf das verkackte Hitlertum? Und ihr Depp feiert drauf, denkt ihr seid hier über Typen? Komm, du Nazi-Schwuchtel, lauf, ich stehe hier mit 90 Türken. Was wollt ihr verdammt nochmal? Wir sind in der Überzahl, ihr seid nur hörlos, haarlos und asozial. Seid nur mutig in der Gruppe, wie arm ist das bitte schön? Alleine haltet ihr die Fresse, ich könnte euch jetzt eine dröhnen. Doch das wird euch gar nicht schocken, das wird euch erst nicht stoppen. Es gibt nur eine Möglichkeit und die heißt euer Pack ausrotten. Ich trete an gegen rechts Fuck, weil ich diese Scheiße satt hab, so asozial. Keine Wahl von mir, nur eine Zahl. 10.000 rechte Straftaten. Und was macht die Politik? Nix. Wie immer, alles wird täglich schlimmer. Faschisten sitzen im Streifenwagen. Sie lieben es, den Farbigen an der Ecke zu schlagen. Mann, ihr fucking Bitches, macht ihr nicht in ihr Konzept? Setzen sie ihn fest in der Rest. Mann, ihr seid wie die Pest für dieses Land. Eins verspreche ich euch, ihr gewinnt kein weiteres Mal die Oberhand. Denn wir setzen ein Zeichen, stellen die Weichen. Denn hier kommen zwei Mann, ein Wort, ein Fresher. Zwei Mann, ein Track, einfach besser. Ja, ihr seid doch alles Affenkinder, die sich selbst und Depp behindern. Doch wir leben diesen Lifestyle. Viele Kulturen, nur eine Gemeinsamkeit. Alle denselben Wunsch nach ethnischer Freiheit. Ich frag mich, was wohl schlimmer ist. So ein Faschist auf der Straße, der seine Scheiße frisst. Oder so ein Nazi-Kopf mit Megabrain. Alles für ihn nur ein Game? Nein, leider nicht. Dank euch müssen wir uns noch schämen. Wie lösen wir denn das Problem? Wie wird es wohl weitergehen? Mit euch Nazi-Deppen hier in Deutschland kann euch keiner sehen.